Okay, last week I had to go to Germany in the afternoon. Letzten Sonntagnachmittag, da musste ich nach Deutschland fliegen. With Mary, because a girl that was in our church 22 years ago. Ich war da mit Mary, weil ein Mädchen, das vor 22 Jahren bei uns in der Gemeinde war. Last May, her son committed suicide. Von ihr hat sich letzten Mai ihr Sohn das Leben genommen. And 1 year later, her daughter committed suicide. Und ein Jahr später hat jetzt ihre Tochter Selbstmord begangen. The daughter was so close to her brother. Und die Tochter war dem Bruder so nahe. She could not deal with it. Er konnte damit nicht umgehen. And they were both Christians. Und beide waren Christen. The first suicide was absolutely stupid. Der erste Selbstmord war völlig emotional moment of anger. Ein emotionaler Moment des Zorns. And the second one was contemplated over a year's time. Und bezüglich des zweiten wurde über ein Jahr lang darüber nachgedacht. Because the girl could not deal with this. Weil das Mädchen damit nicht umgehen konnte. The son had a girlfriend. Der Sohn hatte eine Freundin. And he made a statement. Und er hat eine Aussage getroffen. If she breaks up with me, wenn sie mit mir Schluss macht, I will kill myself. Dann werde ich mich töten. And so she broke up with him. Und sie hat mit ihm Schluss gemacht. 20 minutes later, 20 Minuten später, he was laying on a train track. Hat er sich vor die Schienen gelegt bei einem Zug. Called his friend. Hat seine Freundin angerufen. And was saying goodbye as the train came. Und sagte auf Wiedersehen, als der Zug nahte. And the friend could hear the train coming, and then it was out. Und ein Freund konnte den Zug kommen hören und dann war es aus. A year later, the sister went to the same spot. Und ein Jahr später ist die Schwester zum gleichen Ort gegangen. Waited for the train to come and just stepped in front of it. Und ist vor den Zug getreten und hat gewartet, dass er kommt. So Mary and I spent 3 days with the parents, Monday, Tuesday, Wednesday. Mary und ich waren 3 Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch bei den Eltern. And then we came back to Vienna. Und dann sind wir nach Wien zurückgekommen. And then Friday night, I was working late. Freitagabend, spätabends habe ich gearbeitet. Because I wanted to make a slide. I wanted to make a little video of the family. Weil ich ein kleines Video von der Familie machen wollte. And then I had this idea. I'm going to drive tomorrow morning to the funeral. Und dann habe ich die Idee gehabt, ich werde morgen in der Früh zum Begräbnis fahren. So I got up at 5 in the morning. Also bin ich um 5 Uhr in der Früh aufgestanden. And I drove. Und bin gefahren up to Germany, up nach to Deutschland, past Nürnberg. Später, also nach Nürnberg, nördlich von Nürnberg. And got there just in time. Bin gerade rechtzeitig gekommen. And I became the chauffeur for the family. Ich wurde da der Chauffeur, drive a car. Ach so, der Chauffeur für die Familie. Okay. And did everything I could do for them. Hab alles getan, was ich konnte. Stood next to them. Bin nahe ihnen gestanden. Helped them with documents, pictures, anything I could do. Bei den Dokumenten geholfen und beim Bildermachen alles, was ich tun konnte. And then the mother said. Dann sagte die Mutter. I don't have my video camera. Ich habe meine Videokamera nicht dabei. Do you think you could take a video? Glaubst du, dass du ein Video machen könntest? So I did. Also habe ich es getan. That was the saddest video I ever made. Das ist das traurigste Video, was ich je gemacht habe. So I want to talk about despair today. Despair. Also heute möchte ich über Verzweiflung sprechen. And 3 points about despair. 3 Punkte gibt es darüber zu sagen. Father in heaven, I pray. Vater im Himmel, ich bete, speak to our hearts this morning. Dass du zu unseren Herzen heute Morgen sprichst. And bless this family, I pray. Und segne diese Familie, das bete ich. The 3 children that remain. Die 3 übrig gebliebenen Kinder. And the parents. Und die Eltern. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Despair is a feeling of utter hopelessness. Verzweiflung ist ein Gefühl der äußersten Hoffnungslosigkeit. There is absolutely no way out. Es gibt da überhaupt keinen Weg raus. And number one, all of us will experience moments of despair at some time in our life. Erstens, alle von uns werden irgendwann einmal im Leben solche Momente der Verzweiflung erfahren. Especially if we're in leadership. Speziell wenn wir irgendwo in einer Leitungsfunktion sind. The more responsibility we have, the greater the despair can be. je mehr Verantwortung wir haben, umso größer kann die Verzweiflung sein. So number one. Also Nummer eins. All of us will experience despair. Alle von uns werden Verzweiflung. Let's go to the first fahren. Slide. The Apostle Paul. Der Apostel Paulus was in despair. War in einem verzweifelten Zustand. 2 Corinthians chapter 1. 2. Korinther. Now, let's go to slide. That's the wrong. These are the. It's the wrong slide. Show. Die falsche Folie. You have to go to the. It's last week's. We'll come back. Find this week's. Wieder darauf yeah. zurückkommen. That's. All right. I gave you last week's. Is that the one I gave you? All right. Wait. Can you open my computer up? I'll find it real quick. Hold that. Back to that. Wir werden jetzt dann darauf zurückkommen. All the great leaders in the Bible were alle großen Leiter oder Führer in der Bibel experienced despair at some point in their life. Haben irgendwann in ihrem Leben diese Verzweiflung gespürt. Moses was in despair. Er war in Verzweiflung. He didn't want to live anymore. Er wollte nicht mehr leben. He just saw no way of bringing these people through this wilderness. Er hat da gar keine Möglichkeit gesehen, diese Leute durch die Wüste zu führen. Elijah, Elia, under the pressure of Jezebel, unter der Unterdrückung von Jezebel, was in despair. Er war auch in Verzweiflung. And he didn't want to live anymore. Er wollte nicht mehr leben. Paul the Apostle, der Apostel Paulus, said, "I don't want you to be ignorant of all the pressure we went under." Sagte, ich möchte nicht, dass ihr nicht davon Kenntnis habt, von all dem Druck, unter dem wir gestanden sind. King David was in despair. Und auch König David war verzweifelt. When he went to Ziklag, he was living in Ziklag. Er lebte in Ziklag. And then he went and did a mission. Er ging und vollführte eine Mission. Came back. Er kam zurück. And his family was gone. Und seine Familie war weg. All of them experienced despair. Alle sind in Verzweiflung gefallen. Jacob lost his favorite son. Jakob hat seinen Lieblingssohn verloren. Joseph was gone. Joseph war plötzlich weg. He was in despair for years. Er war jahrelang verzweifelt. Despair is something all of us will experience. Verzweiflung ist etwas, wo wir alle das erleben werden. This deep sense that there's no way out. Dieses tiefe Gefühl, dass es da keinen Weg raus gibt. But there is a way out. Aber es gibt einen Ausweg. Number two, despair can be very dangerous. Zweitens, Verzweiflung kann sehr gefährlich sein. Because it can lead to a very irrational decision. Weil es kann zu sehr irrationalen Entscheidungen führen. And an irrational course of action. Eine irrationale Abfolge von Handlungen. I am sure we are more than sure that Joshi, who laid in front of the train. Ich bin ganz sicher, oder wir sind ganz sicher, dass Joshi, der sich vor den Zug gelegt hat, would come back if he could. Jetzt gerne zurück möchte, would wenn es könnte. Would undo it if he could. Er würde das ungeschehen machen wollen, wenn er könnte. If he saw all the pain that he left behind. Wenn er den ganzen Schmerz sehen würde, den er verursacht hat. And how he threw away his life at such a young age. Wie er einfach in so jungem Alter das Leben nur weggeworfen hat. It causes us to do things that are irrational. Oft werden wir dazu geleitet, dass wir Dinge tun, die einfach irrational sind. King Saul. König Saul. The king that was king before David. Der König vor David war. The king that David served. Der König, dem David diente. David killed Goliath for King Saul. David tötete Goliath für König Saul. But King Saul was jealous of David. Aber König Saul war eifersüchtig auf David. And lost his walk with the Lord. Und hat seinen Wandel mit Gott verlassen. And then was in battle. Und dann war er im Kampf. In 1 Samuel 31. 1. Samuel 31. And suddenly he's hit with an arrow. Und plötzlich trifft ihn ein Pfeil. And he's wounded. Er ist verwundet. And suddenly he makes a very irrational decision. Und plötzlich trifft er eine sehr irrationale Entscheidung. Because it said the king was in great distress. Es heißt, der König war unter enormem Stress. He was in despair. He saw no way out. Zweifel, er sah keinen Ausweg. So he took his sword and he killed himself. Und er nahm sein Schwert und beging Selbstmord. Then his armor bearer, und sein Waffenträger, who suddenly had despair, der plötzlich auch in Verzweiflung gefallen took war, his sword and killed himself. Nahm sein Schwert und tötete sich. But the sad thing about the story, Aber das Traurige an dieser Geschichte ist, the next day, dass es heißt, am nächsten Tag, the Philistines found them. Fanden sie die Philister. Which means the Philistines weren't even that close. Das heißt, die Philister waren gar nicht so nahe. Means they could have just made their way home. Das bedeutet, sie hätten einfach von nach Hause gehen können. But they made a very irrational decision. Aber sie trafen eine sehr irrationale Entscheidung. Because despair becomes very dangerous. Weil Verzweiflung sehr gefährlich werden kann. 2 Korinther 1:8. Paul says, we were pressed out of measure. Paulus sagt, wir wurden übermäßig beschwert. Above strength. Über unser Vermögen. In so much that we despaired even of life. So sehr, dass wir sogar am Leben verzweifelten. Paul's the one who wrote, to die is gain. To live is Christ, but Paulus to die is gain. Ist es, der schrieb, zu leben ist Gewinn, zu sterben ist Gewinn. To live is Christ. Zu leben ist Christus. To die is gain. Aber zu sterben ist Gewinn. 2 Corinthians 5, he said, I'm here, but I'd rather be with Christ. Im 2. Korinther 5 sagt er, ich bin hier, aber lieber wäre ich bei Christus. So despair is a very real thing. Also Verzweiflung ist etwas sehr Echtes. But now let's go to 2 Corinthians 4. Aber 2. Korinther 4. But we have this treasure in earthen vessels. That means in a human body. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, das heißt in unserem menschlichen Körper. So that the surpassing greatness of the power will be of God and not of ourselves. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Which means in the midst of all this despair, God has a plan. Das heißt, mitten in dieser ganzen Verzweiflung hat Gott einen Plan. It's to drive us to him. Es ist einfach uns zu ihm zu treiben. So that we can experience the surpassing greatness of the power that's his. Damit wir das Übermaß seiner Kraft, das besitzt, erfahren können. That's not ours. Die nicht unsere Kraft ist. Verse 2 Corinthians 4, 8 through 10. 2. Korinther 4, Vers 8 bis 10. Paul says, da sagt Paulus, we are afflicted in every way. In allem sind wir bedrängt. But not crushed. Aber nicht erdrückt. Perplexed. Wir sehen keinen Ausweg. But not despairing. Aber wir sind nicht ohne Ausweg, wir verzweifeln nicht. Which means we are not always despairing. Das heißt, wir sind nicht immer verzweifelt. Sometimes we have moments of despair. Manchmal da haben wir so Momente der Verzweiflung. But it's in the repeated sense. We don't always despair. Aber hier ist es im wiederholenden Sinn und es bedeutet, wir sind nicht immer in Verzweiflung. We're not continually in despair. Wir sind nicht immer verzweifelt. Yes, time here and there we are also in despair. Ja, hier und da sind auch wir verzweifelt. Persecuted but not forsaken. Verfolgt, aber nicht verlassen. Struck down but not destroyed. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. And here it is. Jetzt kommt. So that. Damit. So that. Damit. So that. Damit. The life of Jesus also may be manifested in our body. Auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. You know, my friend Bill, he was here last week. Mein Freund Bill, der war letzte Woche da. He's been fighting cancer for over 8 years. Er kämpft jetzt über 8 Jahre mit Krebs. And he's been in the most painful circumstances. Er war in sehr schmerzvollen Umständen. He almost died last year. Letztes Jahr ist er beinahe schon gestorben. And that man is never in despair. Aber dieser Mann ist niemals verzweifelt. It seems. So schaut's aus. But sometimes he is. Aber manchmal ist es doch. I said, Bill, you are the most amazing. You have such an incredible attitude. Ich sagte, Bill, du bist so unglaublich. Du hast eine unglaubliche Einstellung. He says, yeah, I really purpose to see this, to see God in this. Ja, und sagt, ich nehme mir wirklich vor, ich bezwecke wirklich Gott in dem zu sehen. To bring people to Christ. Damit Menschen zu Christus kommen. But I have my moments at home when I'm all alone. Aber ich habe meine Momente zu Hause, wenn ich ganz alleine bin. And I fall deep into despair. Wo ich ganz tiefe Verzweiflung falle. He said, but God is always there. Aber sagte, Gott ist immer da. That the life of Jesus may be manifested in our body. Damit das Leben Jesu an unseren Leibern offenbar werde. And that we know that we know that we know that we know this is not me, this is him. Damit wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, es ist er und nicht wir. Next one. This is 1 Samuel 30. 1. Samuel 30. David comes back from the battle. Da kommt David aus der Schlacht zurück. And his family is gone. Und seine Familie ist weg. And the family of all of his men are gone. Und die Familien all seiner Männer sind auch weg. And it says that these warriors, they cried so hard. Und es heißt, dass diese Kämpfer so sehr weinten. They were wailing. Sie waren völlig überwältigt. They were crying so loud, wailing. Sie schrien ganz laut, so richtig extreme Schreie haben sie ausgestoßen. Until they could cry no more. Bis sie nicht mehr weinen konnten. Because their wives and their children were all taken. Weil ihre Frauen und ihre Kinder alle weggenommen waren. And then it says, and they spoke of stoning David. Und dann ist davon die Rede, dass darüber gesprochen wurde, dass David gesteinigt werden sollte. David was greatly distressed. Und David war in großer Bedrängnis. Because the people spoke of stoning him. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. But here's the point. Aber jetzt kommt der Punkt. His distress, his great distress did not become despair. Aber seine große Bedrängnis wurde nicht große Verzweiflung. This sense that there's no way out. Das Gefühl, da gibt es keinen Ausweg mehr. Was not the end. Das war nicht das Ende. The people spoke of stoning him, for all the people were embittered, each one because of his sons and daughters. Das Volk sprach davon, ihn zu steinigen, denn das ganze Volk war sehr erbittert wegen ihrer Söhne und Töchter. But. Aber. This word but. Dieses Wort aber. Ephesians chapter 2. Epheser 2. Verse 4. Vers 4. But God. Aber Gott. This word but. Dieses Wort aber. We were dead, but. Wir waren tot, aber. But God, who is rich in mercy. Aber Gott, der reich an Barmherzigkeit ist. For his great love wherewith he loved us. Mit seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. But David strengthened himself in the Lord his God. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. That but makes a difference between a believer and another believer. Dieses aber macht den Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Most people, all of his great men, 600 men, all went from distress into despair. 600 Leute, all seine großen Männer, alle die bewegten sich von Bedrängnis hin zu Verzweiflung. When Goliath was showing himself to Israel, als sich Goliath so vor Israel zeigte, an entire army of Israelites, die ganze Armee der Israeliten, including the king who was one head taller than anybody, inklusive des Königs, der einen Kopf größer war als alle, were all in despair. Die waren alle verzweifelt. There was no way out. Da gab's keinen Ausweg. Goliath had come forth 40 days in a row. Goliath ist 40 Tage lang immer wieder so aufgetreten, hintereinander 40 Give Tage. Give me a man. Bringt mir doch einen Mann. And then David showed up. Und dann zeigte sich David. Just one person. Eine Person. Out of a whole army. Eine Person aus einer ganzen Armee. But David was different. David strengthened himself in the Lord his God. Aber David war anders. Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. And this is what has to make the difference in our life. Und das ist es, was den Unterschied in unserem Leben ausmachen muss. We have to be different. Wir müssen anders sein. Instead of making a statement like, if my girlfriend breaks up with me, I will kill myself. Anstatt eine Aussage zu treffen, wenn meine Freundin mit mir Schluss macht, werde ich mich umbringen. Do you realize how powerful that is? Wisst ihr, wie machtvoll das ist? You're speaking out your future. Du sprichst deine Zukunft aus. Like you're calling demonic powers to yourself. Und du rufst selbst dämonische Mächte herbei. Proverbs 11:21. Sprüche 11:21. The power of death and life is in the tongue. Die Macht über Leben und Tod liegt in der Zunge. We have to be so careful what we speak. Wir müssen so vorsichtig sein, was wir aussprechen. If a girlfriend breaks up with you, wenn eine Freundin Schluss macht mit dir, your statement should be, das sollte deine Aussage sein, she wasn't the one. Sie war nicht die Richtige. Because God is in control. Weil Gott alles unter Kontrolle hat. In 1981, 1980. I was at Bible school. War ich in der Bibelschule. And I was going down to New Jersey to work for the summer. Und im Sommer war ich in New Jersey, um dort zu arbeiten. And my closest friend said to me, "Why are you going to New Jersey?" Und mein Lieblingsfreund sagte damals, warum gehst du denn nach New Jersey? All the girls are up here. Die ganzen Mädchen, die sind doch hier. All the girls are going to be around the swimming pool this summer. Alle Mädchen werden da rund um den Swimmingpool sein in diesem Sommer. And that's where I'm going to be. Und das ist, wo ich sein werde. I said, well, I'll be working in New Jersey, so I won't have to work during school. Ich habe gesagt, ich werde in New Jersey sein im Sommer, damit ich nicht während der Schulzeit arbeiten muss. And you know what he said to me? Wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Somebody's going to marry your wife. Jemand wird deine Frau heiraten. You know what I said? Wisst ihr, was ich gesagt habe? They can have her. Sie können sie haben. That's what I said, they can have her. Ich habe gesagt, die können sie dann haben. Because if they can marry my wife, she wasn't my wife. Denn wenn sie meine Frau heiraten können, dann ist sie nicht meine Frau. And he knew that I liked Mary. Und ich weiß, ich mochte Mary. And we hadn't. Ich wo? My friend. Also, my friend er knew wusste, that I liked dass Mary. Ich Mary mochte. And you know what? About 4 guys asked her out that summer. Und 4 Burschen haben sie gefragt, ob sie ihre Frau sein werden möge diesen Sommer. Möchte. About 4 guys. That's not girls, guys. 4 guys. 4 Burschen asked Mary out on a date that summer. Fragten Mary an diesem Sommer, ob sie mit ihnen ausgehen würde. And my friend told me. Das sagte mir mein Freund. He said he can be 100. Und ich sagte, es können 100 sein. Doesn't matter if macht mir nichts aus. If she's the one God has for me, then she'll say no to all of them. Wenn sie die ist, die Gott für mich vorgesehen hat, dann wird sie zu allen Nein sagen. We have to make a statement. Wir müssen eine Aussage treffen. We can't make a negative statement. We're speaking forth our future. Wir können nicht so einfach eine negative Aussage machen, weil wir sprechen ja unsere Zukunft aus. Look what David said. Schaut mal, was David gesagt hat. Next verse. Verse 7. David said to Abiathar the priest. Und David sagte zu dem Priester Abiathar. Bring me an ephod. Bring mir doch den Ephod. That's the priestly robe. Das ist die Robe des Priesters. So Abiathar brought the ephod to David. Also Abiathar brachte das Ephod zu David. And David inquired of the Lord. Und David befragte den Herrn. In our despair we've got to speak forth hope. In unserer Verzweiflung, da müssen wir Hoffnung aussprechen. We've got to make some kind of a statement, especially to the atmosphere. Wir müssen da eine Aussage treffen, speziell der Atmosphäre gegenüber. When David came to the battle, als David von der Schlacht kam, all of Israel was like, oh, here's Goliath, oh, wow. Als David zur Schlacht kam, da sagte ganz Israel, ah, da ist der Goliath, der ist so stark. Oh. David's only 16 or 15 years old. Und David ist nur 15 oder 16 Jahre alt damals. Who is this guy? Wer ist der Bursche? Who is this uncircumcised Philistine? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister? Who defies the armies of the living God? Der die Armee des lebendigen Gottes in Angst und Schrecken versetzt. He speaks out faith. Er spricht aus, und zwar im Glauben. And in our despair we've got to speak out faith. Und in unserer Verzweiflung müssen wir im Glauben etwas aussprechen. A little bit. Ein bisschen. Or don't say anything. But don't say something negative. Nicht, dass wir sagen einfach nichts Negatives. Wir sagen zumindest ein bisschen was Positives. Because number 3. Weil drittens. Despair is contagious. Verzweiflung ist ansteckend. It's contagious. Es ist ansteckend. Numbers 13. The book of Numbers. 4. Mose 15. The spies come back. Da kommen die Spione zurück. From the promised land. Vom verheißenen Land. Two of them, Caleb and Joshua, spoke words of faith. Zwei, nämlich Caleb und Joshua, haben Worte des Glaubens ausgesprochen. And 10 of them spoke a bad report. Und 10 haben einen schlechten Bericht darüber abgelegt. Yes, sure, the land is full of milk and honey. Ja, sicher, das Land ist voll von Milch und Honig. Ja. But there's giants there. Aber da gibt's Riesen. We were like grasshoppers. Und wir sind so wie Heuhüpfe. We don't stand a chance. Wir haben doch überhaupt keine Chance. And Caleb said, "Stop! Don't listen to him." Und Caleb sagte, hört auf, hört nicht auf sie. But the people did. Aber die Leute haben auf sie gehört. And the people listened to the 10 and they cried all night. Und die Leute haben auf diese 10 gehört und haben die ganze Nacht geweint. Their despair was contagious. Ihre Verzweiflung war einfach ansteckend. We have to watch what we say. Wir müssen also sehr genau beobachten, because was wir sagen. We all have moments of despair. Weil wir alle Momente der Verzweiflung haben. The saddest thing about this funeral. Das Traurigste an diesem Begräbnis war, was that the first suicide was completely unnecessary. Dass der erste Selbstmord völlig unnötig war. And the second one was equally as unnecessary. Und der zweite ebenso. But the first one caused the second one. Aber der erste hat den zweiten hervorgerufen. And if her brother could have seen all the effects that his decision would make. Und wenn der Bruder all die Auswirkungen, die seine Entscheidung hervorrief, gesehen hätte können, he would never have done it. Dann hätte das nie getan. Another verse. Ein anderer Vers. Last one, Matthew 6:6. Matthäus 6:6. David said, "Bring me an ephod." David sagte, bring mir das Ephod. That means he went before the Lord. Das heißt, ging vor den Herrn. Matthew 6:6. But you, when you pray, go into your inner room, close the door, pray to your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. We all have to be like David. Alle sollen wir so sein wie David. David was greatly distressed. David war in großer Bedrängnis. All of his family was gone too. Seine ganze Familie war einfach weggerafft. His wives, his kids. Seine Frauen und Kinder. Everybody was gone. Alle waren sie fort. Taken captive. In Gefangenschaft genommen. Never to be seen again. Um sie nie wieder zu sehen. Everybody's crying. Und alle weinten. I mean, screaming, they're crying. It's like living hell. Es war wie die lebendige Hölle. People start talking about killing David. Und die Leute haben dann so gesprochen, lasst uns doch David töten. David goes to Abiathar. Und David geht zu Abiathar. Bring me an ephod. Und bring mir das Ephod, sagt er. Throws the ephod on. Und er legt dieses Gewand an. And prays to God. Und preist Gott. That's our hope. Das ist unsere Hoffnung. God is always our hope. Gott ist immer unsere Hoffnung. I was in court with my mother. Ich war vor Gericht mit meiner Mutter. Against another relative. Gegen jemanden, mit dem ich verwandt bin. And the other relative was lying. Eine andere Verwandte, der log. And the relative came into the court, the waiting room. Dieser Verwandte, der kam da in den Warteraum. Said to my mother. Und sagte zu meiner Mutter. When we get before the judge. Wenn wir dann vor den Richter treten. I'm gonna lie. Da werde ich lügen. I'm gonna tell such a story. Ich werde so eine Geschichte daraus machen. That you cannot even believe. Dass wie du es gar nicht glauben kannst. And then he walked out of the room. Und er ist dann rausgegangen aus dem Warteraum. And my mother looked at me and said, "What do we do?" Und meine Mutter hat mich dann angeschaut und gesagt, was sollen She wir jetzt machen? Was in utter, utter, utter despair. Sie war in allergrößter Bedrängnis. And I said, "Mom." In Verzweiflung. Und ich sagte, Mutter. There is God. Da ist Gott. There is God. Da ist Gott. I swear, there is God. Ich schwöre dir, da ist Gott. 10 minutes later. Und 10 Minuten später we walked into the courtroom. Sind wir dann in den Gerichtssaal gegangen. But the judges changed. Aber es war ein Richterwechsel. And you know who the judge was? Wisst ihr, wer der Richter war? It was our hometown judge. Der Richter, der in unserer Heimatstadt war. It was a miracle of God. Es war ein Wunder Gottes. Because we were in a courtroom that was far away. Weil wir waren in einem Gerichtsgebäude, das war that weit was weg. Our hometown. Und das war der Richter aus unserer Stadt. And God turned the whole situation around. Gott hat die ganze Situation umgedreht. But God. Aber Gott. Can you remember those two words? Wisst ihr diese zwei Worte? Erinnert euch? Aber Gott. But God. Aber Gott. Whatever the situation. Wie auch immer die Situation sein mag. God has the last word. Gott hat das letzte Wort. But God. Aber Gott. Has the last word. Aber Gott hat das letzte But Wort. God. Is in control. Ist in Kontrolle. But God Aber Gott holds all authority. Hat alle Autorität. But God is the Lord of my life. Aber Gott ist der Herr meines Lebens. But God is merciful. Aber Gott ist barmherzig. But God is faithful. Aber Gott ist treu. But God is compassionate. Aber Gott hat Mitgefühl. But God is all loving. Aber all Gott caring. Ist kümmert sich und ist die ganze Liebe. Those two words Diese beiden Worte can save people out of despair. Können Menschen aus Verzweiflung We herausretten. Can speak them. We can speak them by faith. Wir können sie im Glauben aussprechen. And God will back them. Und Gott wird ein Backup geben. Because hope is the anchor of the soul. Weil die Hoffnung ist der Anker der Seele. Hebrews 6:19. Hope. Hebräer 6:19. Hoffnung. Hope is the anchor of the soul. Hoffnung ist der Anker unserer Seele. It's hope that will keep someone from killing himself. Es ist die Hoffnung, die jemanden davon abhalten wird, sich selbst zu töten. It's the absence of hope. Die Abwesenheit von Hoffnung ist das. That would cause a 16-year-old kid to lay in front of a train. Die Abwesenheit von Hoffnung ist es, die einen 16-Jährigen dazu bringt, sich vor einen Zug zu legen. To have a 16-year-old girl step in front of a train. und ein 16-jähriges Mädchen dazu veranlasst, vor einen Zug zu treten. I want to show you a video. Möchte ich jetzt ein Video zeigen? And then I'll have some closing words. Und dann werde ich ein paar Abschlussworte haben. We can always go before God. Wir können immer vor Gott kommen. Amen. Amen. Maybe this morning you're in despair. Vielleicht bist du heute am Morgen verzweifelt. Maybe your family situation. Ist deine Familiensituation. Maybe a teenager. Schwierig oder dein Teenager. Maybe you have a sickness. Oder vielleicht bist du krank. Or you have no money. Oder du hast kein Geld. No place to stay. Oder keinen Platz, um wo zu leben. Maybe you hate your job. Vielleicht hast du deinen Job. I'd like to pray for you this morning. Möchte heute Morgen für dich beten. And I'd like to encourage you. Und dich ermutigen. We have a treasure. Wir haben einen Schatz inside. In uns. Through Jesus. Durch Jesus. Spiritual light. Spirituelles Licht. The Holy Spirit. Und den Heiligen Geist. And it's God's purpose. Das ist Gottes Absicht. To release His life in despair. Sein Leben in unsere Verzweiflung hinein freizusetzen. It's nothing you can do. Es ist nichts, was du tun kannst. Nothing you can produce. Nichts, was du produzieren kannst. God has to do it. Gott muss es machen. And one of the things that will produce despair more than anything. Und eines der Dinge, die Verzweiflung mehr als alles andere hervorrufen, is thinking, ist da, zu denken, that God favors good people. Dass Gott nur guten Leuten günstig gesinnt ist. That God has favorites. Dass Gott Favoriten hat. God doesn't have any favorites. Aber Gott hat keine Favoriten. There is no good or bad in God's eyes. Es gibt kein Gut oder Schlecht in Gottes Augen. God sees us all. Gott sieht uns alle. As human beings in need of Him. Als Menschen, die ihn nötig haben. God just sees people who are responsive and people who are not. Gott sieht nur Menschen, die ihm antworten und jene, die ihm nicht antworten. God loves you and me so much. Gott liebt euch und mich so sehr. He would do anything to have a personal relationship with us. Er würde alles tun, um eine persönliche Beziehung mit uns zu haben. He would even die for us. Er würde selbst sogar für uns sterben. And he did. Und er tat es auch. That's why the cross is so powerful. Und das ist es, warum das Kreuz so kraftvoll ist. Because he didn't just die for us. He did not just die for us. Er ist nicht nur für uns gestorben. He died the worst death imaginable. Sondern er ist den schlimmsten vorstellbaren Tod gestorben. Without words. Ohne Worte. When I was coming back, als ich zurückkam, the newspaper said, da stand in der Zeitung, regarding the game between Germany and Brazil, ohne Worte. In Bezug auf das Spiel Brasilien gegen Deutschland, ohne Worte. 7-1, ohne Worte. 7-1, ohne Worte. I talked with a lady from Brazil at the in Germany. Ich habe in Deutschland mit einer Brasilianerin gesprochen. Und sie sagte, it's going to be 3-0 Brazil. Es wird 3-0 für Brasilien ausgehen. Because we pray in Brazil. Weil wir beten in Brasilien. We pray a lot. And wir beten God's going to do miracles. Und Gott wird Wunder tun. And then I thought, when it was 7-0. Und dann, als es 7-0 stand. And then it was almost 8-0. Und dann war es fast schon 8-0. I thought, there's her miracle. Da dachte ich, jetzt ist das Wunder da. That it wasn't 8-0. Dass es nicht 8-0 stand. That it was actually 7-1 was a miracle. Sondern dass es nur 7-1 ausging, das war eigentlich das Wunder. Ohne Worte. Ohne Worte. Three things came to mind this week. Drei Dinge kamen mir diese Woche in den Sinn. Ohne Worte. Without ohne words. Worte. Germany-Brazil game. Das Spiel Deutschland-Brasilien. Two teenagers that would take their life. Zwei Teenager, die sich das Leben genommen hatten. Who were Christians in a Christian family. Die Christen waren und in einer christlichen Familie lebten. Absolutely senselessly. Völlig sinnlos. And what Jesus did for us on the cross. Und was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Without words. Ohne Worte. This is how much God loves us. So sehr liebt uns Gott. Take a step toward God. Mach einen Schritt zu Gott hin. No matter how you feel. Egal wie du dich fühlst. Go in your room. Geh in dein Zimmer. Get on your knees. Geh auf deine Knie. And just say, God help me. Und sag einfach, Gott hilf mir. He swears he will be there. Er schwört, dass er da sein wird. That is the anchor of our soul. Das ist der Anker unserer Seele. Because in the verse before that, weil im Schlimmsten davor, God promises that his promises are good. Verspricht, dass seine Verheißungen gut sind. God promises that his promises are good. Gott verspricht, dass seine Verheißungen gut he sind. He wants us to be so secure. Er möchte, dass wir so sicher sind. That he swore to us that his promises are good. So sehr, dass er uns geschworen hat, dass seine Verheißungen gut sind. God doesn't need to promise that his promises are good, but he did it. Es ist nicht notwendig, dass Gott verspricht, dass seine Verheißungen gut sind, aber er tat es. Go alone today. Geh heute alleine. Take a moment with God. Nimm einen Augenblick mit Gott. And I want to pray for you now. Jetzt möchte ich für euch beten. Father in heaven. Vater im Himmel. You are a caring God. Du bist ein Gott, der sich sorgt. No matter how we feel. Egal wie wir uns fühlen. No matter what we're going through. Egal wo wir durch müssen. In our family, in our business. In unserer Familie, in unserem Job. With our health, with our friends. Mit unserer Gesundheit, mit unseren Freunden. In our community. In unserer Gemeinschaft. With our self-image. Mit unserem Selbstbewusstsein. Whatever it is. Was auch immer es ist. You understand and you love us. Du verstehst das und du liebst uns. If you've never began a relationship with Jesus, start one this morning. Niemals eine Beziehung mit Jesus begonnen hast, dann tu das heute Morgen. Anyone who calls on the Lord, jeder, der den Herrn anruft, he will answer. Kann sicher sein, dass Gott antwortet. Pray with me today. Bete heute mit mir. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Can you say that? Jesus, come into my life. Kannst du das sagen? Jesus, komm in mein Leben. Speak those words out. Jesus, come into my life. Sprich diese Worte aus. Jesus, komm in mein Forgive Leben. My sin. Vergib mir meine Sünden. All of my selfishness. Alle meine Selbstsucht. Forgive me. Come into my life. Vergib mir. Komm in mein Leben. Take over my life, please. Nimm die Herrschaft in meinem Leben. Jesus. Jesus. Save me. Rette mich. If you're in despair this morning, wenn du heute Morgen verzweifelt bist, Father, I pray. Dann bete ich, Vater. Holy Spirit, I pray that you'd move across this room. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du dich in diesem Raum bewegst. And I pray that you would open up our hearts. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnen that mögest. That you would command light. Und dass du Licht herbei kommandieren mögest. Into our hearts and minds. In unsere Herzen und in unsere Sinne. Breathe on us. Atme auf uns. Comfort us. Tröste uns. Encourage us. Ermutige uns. If God did not hold back his own son, wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, will he not freely give us all things? Wird er uns dann nicht ganz frei alle Dinge geben? Pray with me today. Bete mit mir. Father, forgive me. Vater, vergib mir. Forgive my unbelief. Vergib meinen Unglauben. Forgive my complaining. Und vergib mein ständiges Klagen. Cleanse me. Reinige mich. Fill me. Fülle mich. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Father in heaven, thank you. Father, I pray. Vater, ich bete. Against all demonic spirits. Gegen alle dämonischen Geister. That want to energize despair. Die Verzweiflung, mit der Verzweiflung Kraft zuführen wollen. Through the authority of Jesus Christ. In der Autorität Jesu Christi. We break every bond. Brechen wir jeden jede Abhängigkeit. We come against every foreign spirit. Und wir beten gegen jeden fremden Geist. We bind fear. Wir binden Angst, anxiety, und Furcht, jealousy, Eifersucht, anger, Zorn. We speak truth. Wir sprechen Wahrheit aus. Peace, joy, Frieden, Freude. May the blood of Jesus Christ, das Blut Jesu Christi, cover our church, möge unsere Gemeinde bedecken. And we pray against any suicidal thoughts, und wir beten gegen alle Gedanken über Selbstmord, in anyone here today. Wer auch immer sie haben mögen heute Morgen hier. Maybe God brought somebody here today and you were thinking it. Vielleicht hat Gott dich hier heute hergebracht und hast darüber nachgedacht. It's no accident that you're here. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. God loves you. Gott liebt dich. God loves you. Gott liebt dich. You gotta say this. God loves me. Sprich das aus. Gott liebt mich. God loves me. Gott liebt mich. Say those words. God loves me. Sag diese Worte. Gott liebt mich. He gave everything for me. Er hat für alles für mich gegeben. God loves me. Gott liebt mich. God help me. Gott hilf mir. And talk to someone after service. Und sprich nach dem Gottesdienst mit jemandem. Someone can build you up. Jemand kann dich aufbauen. And encourage you. Dich ermutigen. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen. Amen.